Ausfahrt rechts über den deutschen Weg aus der Krise. Und beginnt mit einem Zitat: Es gibt in Deutschland kein Recht, sich zu verstecken. Zitat Ende. Wir kriegen euch alle. Hans-Peter Uhl, Abgeordneter der CSU im Deutschen Bundestag, spricht von der Novelle des Meldegesetzes, die der Wirtschaft den Griff nach den persönlichen Daten erlauben soll, die der Staat zwangsweise erhebt. Über das Gesetz haben die 24 Vertreter des deutschen Volkes abgestimmt, die noch im Plenarsaal saßen, weil sie das Fußballspiel zwischen Italien und Deutschland nicht sehen durften oder wollten. Es war der Ausgang dieses Treffens, der offenbaren sollte, auf welches Verhalten es in Deutschland des Jahres 2012 ein weiteres Recht nicht gibt. Was nämlich dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Töpperwien, der Sportreporter des ZDF, der den Sieg der italienischen Mannschaft nicht dem Können des Mario Balotelli zuschreiben mochte, sondern dem leidenschaftlichen Gesang der italienischen Nationalhymne. Stringiamoci a coorte, was auf Deutsch so viel heißt wie die Reihen festgeschlossen, denn auch der Zufall ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Unterm Jubel von Markus Lanzens Talkmob schob der originaldeutsche Mann, der 1996 durch die Reklamation einer ihm zu hohen Bordellrechnung auf dem Briefpapier des ZDF bekannt geworden war, die Niederlage der Deutschen darauf zurück, dass die eine Hälfte das Deutschlandlied gar nicht mitgesungen habe, die andere ohne Leidenschaft. Sogleich wurde an die Geschichte eines früheren Nationaltrainers erinnert, der die Spieler zum Singen gezwungen hatte. Und was geschah? So wurden wir 1990 Weltmeister, prahlte Beckenbauer, der deutscheste der Mustermänner, im deutschesten der Drecksblätter. Da hielt es den hessischen Ministerpräsidenten Toupet nicht länger. Die Spieler sollen schließlich für die deutsche Nationalmannschaft und nicht für sich selbst spielen. Sein Kamerad Joachim Herrmann, Innenminister in Bayern, stimmte bei. Zum Länderspiel und zur Nationalmannschaft gehört die Nationalhymne. Wer dazu keine Lust hat, sollte in seinem Verein bleiben. Als zum 10. Mal gezeigt wurde, wie Khedira und Özil die Hymne ungesungen hatten verklingen lassen, meldete sich wieder Uhl, der CSU-Mann des echten deutschen Rechts. Wer in der Nationalmannschaft spielt, muss die Nationalhymne singen, egal ob er einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Wer sich der Nationalsingpflicht entzieht, wird abgeschoben. Im allgemeinen Fußballwahn fühlt sich der deutsche Mann mit seiner Vaterlandsliebe so unbeobachtet wohl wie unter der Dusche mit seinem Geschlechtsteil. Entsprechend geht's zu. Die Bild-Zeitung rief unter dem Titel Schwarz-Rot-Geil ein erstes Heimspiel in Danzig aus. Wir haben ein Heimspiel in Polen. Heute verwandelt sich die EM-Arena in Danzig in eine schwarz-rot-goldene Partyburg. Oliver Bierhoff, Manager des Fußballbunds, meldete gehorsamst: Das Stadion ist in deutscher Hand. Vizenationaltrainer Hans-Dieter Flick gab für das Spiel gegen die Portugiesen im ukrainischen Lviv die Parole aus: Da hilft nur Stahlhelm aufsetzen und groß machen. Als Lviv 1941 zu Lemberg geworden war, hatten die Deutschen in der Stadt und ihrer Umgebung 400.000 Juden und 140.000 russische Gefangene ermordet. Zu Flicks Stahlhelm passte der weitere Zufall, dass das ZDF diesen und andere Vorfälle auf einer Freilichtbühne auf Usedom von jener Katrin Müller-Hohenstein beplaudern ließ, die sich bei ihrem Publikum mit dem Spruch vom inneren Reichsparteitag, den jetzt mal ganz im Ernst ein Tor dem Miroslav Klose bedeutet haben müsse, beliebt gemacht hat. Beflügelt von solchen Volkesstimmungen hieb Tage danach Rainer Brüderle, Fraktionsvorsitzender der FDP, im Bundestag auf die vaterlandslosen Gesellen ein. Der SPD würde es gut anstehen, nicht den Job der französischen Sozialisten zu machen. Den Feind jenseits der Grenze warnte er. Zitat: Im Moment haben viele Menschen den Eindruck, Italiener, Spanier, Franzosen wollen vor allem Deutsche anzapfen. Wir sollen für spanische Schrottimmobilien zahlen. Wir sollen den Franzosen die Rente mit 60 finanzieren. Wir sollen die Italiener im Allgemeinen finanzieren. Das ist das Stimmungsbild vieler in Deutschland. Das muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Harmonisierung kann nicht heißen, andere für die eigenen Probleme bezahlen zu lassen. Es ist nicht vermittelbar, dass die deutsche Oma mit ihrem Sparbuch für die Schulden von Investmentbankern in anderen Ländern haften soll. Holger Apfel von der nationaldemokratischen Konkurrenz hätte es nicht nationaldemokratischer sagen können. Zur Hebung des Geschlechtsklimas unterschrieben 170 Brüderlein der Volkswirtschaftslehre einen Appell ihres Kollegen Hans-Werner Sinn an die Bundeskanzlerin, der ganz und gar unschuldig mit dem Satz anhob: Weder der Euro noch der europäische Gedanke als solcher werden durch die Erweiterung der Haftung auf die Banken gerettet. Geholfen wird stattdessen der Wall Street. Die Wall Street, das Synonym fürs Finanzkapital, das der gepflegte Antisemitismus bereitstellt, fällt Ihnen von irgendwo so zufällig ein wie der Müller-Hohenstein Ihr Reichsparteitag. Während die Gefolgschaft von Sinn die Räume zwischen Sarrazin, Brüderle, Bild, CSU und NSU füllte, verwahrten sich andere Volkswirte unter Führung eines Wirtschaftsweisen des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts gegen die, Zitat, von nationalen Klischees geprägte Sprache der Konkurrenz. Auch Finanzminister Schäuble fand den Appell des Geschäftsklimaforschers empörend und unverantwortlich. Vor dem Bundesverfassungsgericht sahen sie sich wieder. Schäuble und seine Nationalökonomie auf der einen, Gauweiler und die nationalen Sinnsucher auf der anderen Bank. Schäuble und die besonnenen Weisen möchten Europa auf die friedliche Tour Deutschland untertan machen und folgen darin dem Frankfurter Zentralorgan. Zitat FAZ: Eine Euro-Rettung um jeden Preis kann eben auch das Ende des Euro bedeuten. Soll dieser Prozess nicht das Ende jeder verantwortlichen Politik sein, so muss Deutschland stets seine steuernde Hand am Rettungsschirm haben. Die Kläger setzten auf Blitzkrieg, blind verstanden von dem seit Walders Rede in nationalen Fragen über jeden Zweifel erhabenen Spiegel. Zitat: Die ideologischen Fronten in der Euro-Krise brechen auf. In der Debatte über Merkels Europapolitik verbünden sich plötzlich Kommunisten mit Konservativen, Gewerkschafter mit Industriellen. Das ist ein Gewinn. Zitat Ende. Welche Ausfahrt immer, es geht ab nach rechts. Ob das Karlsruher Gericht es wagen wird, den regierenden Ausschuss mehr zu behindern als durch ein paar Fleißaufgaben? Das Grundgesetz wird so oder so angepasst, die deutsche Reformpolitik, das soziale Gefüge erst in Europa und dann auch daheim zu rücken und so den Umbau des parlamentarischen Staats in eine autoritäre oder, wenn es schlimm kommt, in eine faschistische Demokratie erzwingen. Die Stunde wird Deutschland vorbereitet finden. Wie gut vorbereitet, das zeigt die Meisterschaft, mit der die BRD eine Jauchegrube, die sie mit Fleiß angelegt und 60 Jahre lang betrieben hat, als Jungbrunnen zu nutzen versteht. Die Rede ist vom Verfassungsschutz. Bei allem Streit um Details haben Regierung und staatstragende Opposition sich verständigt, die Taten und Unterlassungen der Verfassungsschützer zugunsten ihrer rechten Kameraden als Pleiten und Pannen zu behandeln, obwohl die einzige Panne doch darin bestand, dass etwas herauskam, was nicht herauskommen sollte, und die günstige Gelegenheit zu ergreifen, die Ämter für die kommenden Bedürfnisse um- und aufzurüsten, nach der Devise »Alter Kack im neuen Frack«. Der Ungeist des deutschen Staatsapparats, der Geheimdienste, der Polizei, der Bundeswehr, der Justiz wurzelt in einer seit einem Jahrhundert bewahrten Tradition, die von Wilhelm II. Durch eine verhasste Weimarer Republik und einen eifrig begrüßten Nationalsozialismus in eine zweite Demokratie reicht, die allen beamteten Tätern den Schutz ihrer wohlerworbenen Rechte garantierte. Der Wechsel des Personals, den die Biologie erzwang, bedeutete nirgends einen Bruch, sondern die Fortführung der Amtsgeschäfte der Alten, in deren Geist durch ihre getreuen Schüler, die noch heute krakehlen, wenn ihre Alten von Historikern als Verbrecher überführt werden, wie die Beamten des Auswärtigen Amts. Vor einem Jahr, der letzte SS-Mann war endlich tot, ging die Polizei, wie manche Ämter und Konzerne vor ihr, daran, ihre Vergangenheit durch ein Geständnis abzuschütteln. Mit der Ausstellung Ordnung und Vernichtung, veranstaltet von der Deutschen Hochschule der Polizei und dem Deutschen Historischen Museum. Für den offiziellen Begleittext wäre man noch vor einigen Jahren vor ein Gericht gestellt und wegen Verunglimpfung des Staates nach § 90a Strafgesetzbuch verurteilt worden. Zitat: Die Polizei war ein zentrales Herrschaftsinstrument des NS-Regimes. Von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang konnte es sich auf die Polizei stützen. Nicht nur die Gestapo, sondern alle Sparten der deutschen Polizei waren am Terror gegen die politischen und weltanschaulichen Gegner des NS-Staats beteiligt, zunächst im Innern des Deutschen Reichs und seit Kriegsbeginn 1939 schließlich in allen von der Wehrmacht eroberten Gebieten. Besonders in Osteuropa beging die deutsche Polizei massenhaft Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Die Polizei war maßgeblich am Mord an den europäischen Juden beteiligt, aber auch an der Verfolgung von Widerstandsgruppen gegen das nationalsozialistische Besatzungsregime und der Verschleppung von Zivilisten zur Zwangsarbeit für die deutsche Kriegswirtschaft. Die Verbrechen verübten Polizisten, die mehrheitlich in der Weimarer Republik, einem demokratischen Rechtsstaat, sozialisiert und ausgebildet wurden. Nur wenige von ihnen mussten sich für die verübten Verbrechen nach 1945 vor Gericht verantworten. Viele konnten in der Bundesrepublik ihre Karrieren im Polizeidienst fortsetzen. Zitat Ende. Die Verbrecher aber hatten Schüler. Wer jemals eine Polizeitruppe beim Schützen eines Nazi-Aufmarschs und lustvollen Einprügeln auf Leute beobachten durfte, denen nie wieder Auschwitz anderes bedeutet, als deutsche Bomben auf Belgrad zu werfen, kennt sie. Sie setzen ihre Karrieren fort, wie die gnädig spätgeborenen Militärs, Richter, Verfassungsschützer und so weiter. Für den Übergang aus einer postfaschistischen Demokratie in eine präfaschistische sind sie glänzend vorbereitet. Das ist zugegeben eine Sicht, die der Betrieb dem halben Dutzend gutwilliger Abgeordneter, die den Tag mit Verbesserungsvorschlägen füllen, verstellt. Der Mehrheit, den mosernden Mitläufern, die sich als Kritiker missverstehen, fallen zur Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und dem nationalsozialistischen Untergrund sowieso nur Sätze ein, wie dem Parteichef der Grünen, Cem Özdemir. Zitat: Da kommen viele Fragen auf, die dringend aufgearbeitet werden müssen. Der Staat hört seinen Cem und erzittert. Wir hörten die Kolumne der Konkret, des Herausgebers der Konkret für den Monat August, Hermann. Vielen Dank.